Erster, wie kann es sein, dass jemand von euch einen Streit mit einem anderen Christen hat und dann vor ein ungerechtes Gericht geht, anstatt die Gemeinde um Hilfe zu bitten? Zweiter, wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen einmal über die ganze Welt richten werden, weshalb ihr auch fähig sein solltet, über diese kleinen Dinge zu entscheiden? Dritter, es sollte euch klar sein, dass wir sogar über Engel richten werden, weshalb wir erst recht in der Lage sein müssen, alltägliche Probleme zu lösen. Vierter, wenn ihr also rechtliche Probleme im Alltag habt, warum wählt ihr dann Richter aus, die in der Gemeinde gar kein Ansehen haben? Fünfter, ich sage das, damit ihr euch schämt, denn es muss doch wenigstens einen weisen Mann unter euch geben, der einen Streit zwischen Brüdern schlichten kann. Sechster, stattdessen führt ein Bruder gegen den anderen einen Prozess, und das geschieht sogar vor Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Siebter, es ist bereits ein großer Fehler, dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, weshalb es besser wäre, wenn ihr Unrecht oder einen Verlust einfach ertragen würdet. Achter, aber stattdessen tut ihr selbst anderen Unrecht und beraubt sie sogar, obwohl es sich dabei um eure eigenen Brüder handelt. Neunter, wisst ihr nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden, weshalb ihr euch nicht täuschen lassen dürft, wenn ihr Unmoral oder Götzendienst betreibt. Zehnter, weder Diebe noch habsüchtige Menschen, Trinker, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben, weil ihr Verhalten nicht zu Gott passt. Elfter, einige von euch haben früher so gelebt, aber ihr seid reingewaschen und geheiligt worden, da ihr durch den Namen Jesu Christi und den Geist Gottes gerecht gesprochen wurdet. Zwölfter, man sagt zwar, dass alles erlaubt sei, aber nicht alles ist auch nützlich, weshalb ich mich von nichts beherrschen lassen will. 13. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, doch Gott wird beides vernichten, während der Körper für den Herrn bestimmt ist. 14. Gott hat den Herrn Jesus von den Toten auferweckt, und er wird auch uns durch seine große Kraft auferwecken, wenn die Zeit gekommen ist. 15. Wisst ihr nicht, dass eure Körperteile von Christus sind, weshalb es unmöglich ist, diese Teile mit einer Prostituierten zu verbinden? 16. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird ein einziger Körper mit ihr, denn in der Schrift steht, dass zwei Menschen zu einem Fleisch werden. 17. Wer sich jedoch eng mit dem Herrn verbindet, der wird mit ihm zu einem einzigen Geist, was eine viel tiefere Verbindung ist. 18. Flieht vor der sexuellen Unmoral, denn jede andere Sünde geschieht außerhalb des Körpers, aber wer diese Sünde begeht, sündigt gegen seinen eigenen Leib. 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Gott euch gegeben hat, so dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? 20. Gott hat euch für einen hohen Preis freigekauft, weshalb ihr ihn nun mit eurem Körper ehren sollt, indem ihr nach seinem Willen lebt.